Kohlen für Mike. Ich habe gehört, dass in Ohio zu Beginn dieses Jahrhunderts ein Weib wohnte zu Bidwell. Mary McCoy, Witwe eines Streckenwärters mit Namen Mike McCoy, in Armut. Aber jede Nacht von den donnernden Zügen der Wheeling Railroad warfen die Bremser einen Kohlenklumpen über die Zaunlatten in den Kartoffelgarten mit rauer Stimme, ausrufend in Eile für Mike. Und jede Nacht, wenn der Kohlenklumpen für Mike an die Rückwand der Hütte schlug, erhob sich die Alte, kroch schlaftrunken in den Rock und räumte zur Seite den Kohlenklumpen. Geschenk der Bremser an Mike, den Gestorbenen, aber nicht Vergessenen. Sie aber erhob sich lange vom Morgengrauen und räumte ihre Geschenke aus den Augen der Welt, damit nicht die Bremser in Ungelegenheiten kämen bei der Wheeling Railroad. Dieses Gedicht ist gewidmet den Kameraden des Bremsers Mike McCoy, gestorben wegen zu schwacher Lunge auf den Kohlenzügen Ohios, für Kameradschaft.